Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Kurt Reisnecker. Heute am Funkhaustag in Ö1 präsentieren wir Ihnen einen Ausschnitt aus der größten Hörspielproduktion in der Geschichte des österreichischen Rundfunks. Ein Ausschnitt der Gesamtaufnahme von Die letzten Tage der Menschheit von Karl Kraus, produziert in den Studios des Wiener Funkhauses im Jahr 1974. Karl Kraus hat die letzten Tage der Menschheit in den Jahren 1915 bis 1922 als Reaktion auf den Ersten Weltkrieg geschrieben, den bis dahin umfassendsten Krieg der Geschichte und jenen Krieg, der letztendlich auch zum Zweiten Weltkrieg geführt hat. In mehr als 200 nur lose zusammenhängenden Szenen, die auf zeitgenössischen Quellen beruhen, zeigt uns Kraus eine Gesellschaft, die von Massenmedien beeinflusst, den Krieg bejaht, und er zeigt uns jene, die den Krieg betreiben und davon zu profitieren glauben. Karl Kraus schreibt: Die unwahrscheinlichsten Taten, die hier gemeldet werden, sind wirklich geschehen. Die unwahrscheinlichsten Gespräche, die hier geführt werden, sind wörtlich gesprochen worden. Die grellsten Erfindungen sind Zitate. Die Mitwelt, die geduldet hat, dass die Dinge geschehen, die hier aufgeschrieben sind, stelle das Recht zu lachen hinter die Pflicht zu weinen. Theatergänger dieser Welt, so schrieb Karl Kraus, vermöchten dem Stück nicht standzuhalten, denn das Blut der letzten Tage sei Blut von ihrem Blute. Deshalb, und nicht wegen der Länge, die mit circa 10 Abenden auch außergewöhnlich wäre, hat Karl Kraus sein Stück für unspielbar erklärt und einem Mars-Theater zugedacht. 1974 wurde im Wiener Funkhaus der Text der Originalfassung in der Regie von Hans Grendlesberger als Hörspiel produziert. Mit Axel Corti, Wilma Degischer, Hans Holt, Fried Livier, Heinz Moog, Karl und Stefan Barilla, Alma Seidler, Hans Thiemig, Jane Tilden, Ernst Waldbrunn, Peter Weck, Klaus-Jürgen Wussow und vielen anderen. Ein ganzes Jahr lang wurde an der Mischung des auf 45 Einzelsendungen aufgeteilten Hörspiels gearbeitet. Fast ein Vierteljahrhundert später, im Jahr 1997, erschienen Die letzten Tage der Menschheit als knapp 23-stündige CD-Edition, die immer noch in der Edition Ö1 erhältlich ist. Hören Sie nun den Anfang der Hörspielfassung Der letzten Tage der Menschheit. Das Hörspiel beginnt mit den 10 Szenen des Vorspiels, Szenen, die Ende Juni 1914 spielen, kurz nach der Ermordung des Thronfolgers Franz Ferdinand und seiner Frau Sophie Kotek. Am 23. Juli 1914 beschloss der Ministerrat des Kaisers, Serbien ein unannehmbares Ultimatum zu stellen. Und 5 Tage später, am 28. Juli 1914, unterschrieb Kaiser Franz Josef in Bad Ischl die Kriegserklärung Österreich-Ungarns an das Königreich Serbien. Erste Szene. Wien. Ringstraßenkorso nahe der Oper. An der Ecke neben dem Hotel Bristol, nach dem Lederwarengeschäft Sirk, die Sirk-Ecke und von den Offizieren, die hier Bekanntschaften suchen, auch Potenzecken genannt. Troskali! Ermordung des Thronfolgers! Verhaftet! Gottlob, kein Jud. Komm nach Haus. Extroskale! Neue freie Presse! Die Bluttat von Sarajevo! Tartetta ein Serbe! 4 junge Offiziere, einer davon mit Spazierstock, treffen einander und bereden die Wichtigkeiten des Tages. Grüß dich, Powolny. Ja, grüß dich, Also, was sagst du? Du gehst in die Gartenbau? Aber woher denn? Geschlossen. Was geschlossen? Ja, ausgeschlossen. Wenn ich dir sag. Also, was sagst? Nun gehen wir halt zum Hopfen. Ja, selbstverständlich, ja. Aber ich meine, was sagst politisch? Aber du bist doch gescheit. Weißt du, wenn wir halt noch ein bisschen Aufmischung. Ja, nicht schlecht. Kann gar nicht schaden, das höchste Zeit. Da bist du ein Feschack. Ja. Weißt, einer wird ganz aus dem Häusl sein. werden. Der Fallotter, der ja. Grüß dich, Nowotny, grüß dich, Frau Korny, ja, grüß dich, Frau Wolf. Grüß dich, servus. Also, du bist ja politisch gefühlt. Ja, also, was sagst du? Also, weißt du, diese Bagage hat Umtriebe gemacht, ganz einfach. Weißt du, also natürlich. Na, ganz meine Ansicht, gestern habe ich mulattiert. Ja, so? Habt ihr das Bild vom Schönpflug gesehen? Ein Klassiker. Also, weißt du, der Fallotter, also, das ist der Patriot. Der sagt immer, es genügt nicht, dass man seine Pflicht erfüllt. Man muss ein Patriot sein unter Umständen. Also, wenn der sich was in den Kopf setzt, also, da gibt's keine Würstel. Weißt du, was ich glaub? Werden wir halt schwitzen müssen, die Decken. No, von mir ja. aus. Aber was ist mit dem Hopf, ne? Du hast die zwei Menschen gekannt. Weißt du, der Slepitschka von Schlachtenthal, der ist furchtbar gebildet, der liest dir die Presse, also auswendig von A bis Z. Er sagt, wir sollen auch lesen. Ja. Dort steht, sagt er, wir sind für den Frieden, wenn auch nicht für den Frieden um jeden Preis. Du, ist das wahr? Wieso schau dort die Buffet-Dame? Also, das ist das Mensch, wo ich dir erzählt habe, was ich umsonst gehabt habe neulich. Thierry! Oh, aber Thierry! Grüß Gott! Du, mir scheint, den kenne ich gar nicht. Den kennst du nicht? Ich mach keinen Spaß, den kennst du nicht. Das ist der Werner, der Schauspieler. Na, klassisch. Na, weißt du, was ich mir eingebildet habe? Ich habe mir eingebildet, das ist der Träumer. Ja, hör auf. Da, wie kann man denn den Träumer mit dem Werner verwechseln? Siehst du, weil du nicht Logik studiert hast. Er doch konträr. Den Werner mit dem Träumann verwechselt. Also, weißt du, nein, warte. Weißt du überhaupt, was meine Ansicht ist? No. Husarenblut ist besser wie Herbstmanöver. Ja. Ja, ja. Du bist ja furchtbar gebildet. Na ja, also natürlich war das der Werner. Du bist ja furchtbar gebildet. Warum? Da warst du schon beim lachenden Ehemann. Du kennst auch den Marischka. Leider nicht. Du kennst auch den Storm. Aber selbstverständlich. Okay, geht's. Steht's nicht herum bei der Potenz. Gehen wir zum Hof. Ne? Ja, das sind also die Gartenbauschen. Ja, also, der Thronfolger und Gemahlin der Mord, bitte! Also, was fangen wir mit dem angebrochenen Abend an? Venedig soll offen sein. So schön. Steig mal in eine BK und fahren wir nach Venedig. Ich weiß nicht, ich bin doch etwas nervös. Warum? Bevor man nichts gehört hat. Aber Herper doch unten. Im Imperial haben sie auf Melpomene getippt. Den ganzen Tag gestern sind sie einem in die Ohren gelegen mit Melpomene. Aber miese Fegel, ne? Sie wissen, ich hab genug Lehrgeld gezahlt. Dort geht Fischer, Melpomene. No, na, nicht. Der Schlag soll sie treffen. Noch Ihnen, Glaukopis, Zweiter. Glaukopis? Wer war das denn so? Er war nicht beliebt. Machen die Josef verrunden. Er war nicht populär, wo er. Der Riedl selber hat mir erzählt. Ein alter Abonnent der neuen Freien Presse im Gespräch mit dem ältesten Abonnenten. Eine schöne Bescherung. Was heißt Bescherung? Besser wird alles. Sie. Es wird der Zeit kommen wie unter Maria Theresia, sage ich Ihnen. Sagen Sie? Wenn ich Ihnen sage. Ihnen gesagt. Aber um Gottes Willen Serbien. Nur mein Jüngster. Erstens ist der Krieg heutzutage ausgeschlossen und dann... gerade ihn werden Sie nehmen. No? Warum? Man hat nicht genug andere. Gott, du bist gerecht. No, ich freue mich morgen am Leitartikel. Eine Sprache wird er finden wie noch nie. Wie Lueger gestorben ist, wird nichts dagegen sein. Jetzt wird er endlich reden können, frei von der Leber. Wenn auch selbstredend, vorsichtig. Aber allen wird aus dem Herzen reden, sogar den Goims, sage ich Ihnen, und sogar den höheren Goims und sogar den höchsten. Und denen ganz besonders. Er hat gewusst, was am Spiel steht. Er, ja. Man soll's nicht berufen. Vielleicht ist es nicht wahr. Pessimist. Und Festung Belgrad. Er ließ schlagen eine Brücke, dass man konnt hinüberrücken. Bitter weh, wohl vor die Stadt. Ah, da ist er ja, der berühmte Künstler, Fritz Werner. Fritz Werner kommt zurück und dankt grüßend. Geh jetzt zu ihm und bitte ihn. Ich weiß nicht, soll ich? Ich bin nämlich eine große Verehrerin und möchte um ein Autogramm. Werner zieht einen Notizblock, beschreibt ein Blatt und überreicht es ihm. Danke. So lieb war er. Hat er dich angeschaut? Komm weg aus dem Gedränge, alles wegen dem Mord. Ich schwärm nur für den Sturm. Roskale! Erzherzog Franz Ferdinand! kolossaler Verlust wird es sein für die Theater. Das Volkstheater war total ausverkauft. Schön verpatzter Abend, wenn wir zu Hause geblieben. Aber du bist ja nicht so halt. Ich staune über deinen Egoismus. An solchen totalen Mangel an sozialem Empfinden hätte ich bei dir nicht vorausgesetzt. Du glaubst vielleicht, ich interessiere mich nicht. Selbstredend interessiere ich mich. Ja, im Volksgarten essen hat gar keinen Sinn. Wenn sowieso keine Musik ist, geht man gleich zu Hause. Also immer mit deinem Essen. Wer hat jetzt Gedanken für... Du wirst sehen, was sich da tun wird. Kleinigkeit. Ja, wenn man nur wird sehen können. Ein Begräbnis wird es doch sein, wie es noch nicht da war. Ja. Ich erinnere mich noch, wie der Kronprinz... Heute wird gedraht. Gestern habe ich mit dem Sascha Kolowrat gedraht. Morgen trage ich bitte mit dem... Bitte links! Bitte links! Gehen wir. Bitte links, Herrschaften! Die Auflage! Die Ermordung des Unfeuerbares! Leben und leben lassen. Also natürlich für den Wiener, für den kleinen Mann, war das nicht das Richtige. Wofern, das kann ich dir alles aufklären, verstehst du? Denn warum? Der Wiener ist gewohnt, dass man ihm seine Gewohnheiten los. Er her entgegen, der Hadrabah, hat ihn einmal erkannt, wie er einmal, als er natürlich im Kognito war, da ist er sogar noch der Dax gefahren und hat Trinkgeld gegeben wie ein Privater. Aber nicht um ein Sechserl mehr, sag ich dir. Herauf. Und in die besseren Geschäfte hat er auch nicht mehr zahlen wollen. Das war einer. Glaubst du, der hätte sich von uns einen überhalten lassen? Der hätte sich hergestellt mit uns einen? Wo unser einer doch auch leben will. Nichts hat er rauslassen, nicht um die Burg. Also, das ist Gefühlssache. Ich sag, leben und leben lassen und dafür stirb ich. Denn warum? Der kleine Mann! Extra Skane! Her mit dem Plano! Kost? 10 Höller. Schmoren, Wurzerei. Steht eh nichts drin. Geh! Du? Psst, psst, psst. Ja. Ja, schau dir das mal an. Ha? Sauber, was? Die Spaßlaberl. Da kann sie meine Alte also natürlich verstecken. Hör mal auf! Das ist eine Protestierte! Du schau her! Vor dem Bristol stehen bleibt. Gehen wir hin. Da muss eine Persönlichkeit sein. Bitte links! Bitte links! Auch die Presse fehlt nicht. Zwei Reporter sammeln Atmosphäre für ihren Bericht. Hier nimmt man am besten die Stimmung auf. Wie ein Lauffeuer. Sehen Sie, hat es sich am Korso die Nachricht verbreitet, wo sich die Wogen brechen. Das fröhliche Leben und Treiben, das sich sonst um diese Stunde zu entfalten pflegte, verstummte mit einem Male. Niedergeschlagenheit, das Gefühl tiefer Erschütterung, zumeist aber stille Trauer, konnte man von allen Gesichtern ablesen. Unbekannte Leute sprachen einander an. Man riss sich die Extrablätter aus der Hand. Es bildeten sich Gruppen. Da möchte ich so vorschlagen. Ja. In den Alleen der Ringstraße sah man Gruppenbildungen von Leuten, die das Ereignis besprachen. No. Wachleute zerstreuten die Gruppen und erklärten, dass sie weitere Gruppenbildungen nicht dulden würden. Ja. Hierauf bildeten sich Gruppen und das Publikum begann sich zu massieren. Sehen Sie. Dort. Ah. 5 Kronen hergenommen. Das sind Sie wahnsinnig, jemand. 5 Kronen, wie die Schöne trinken, wenn alle 2,50 Kronen bezahlen. Nein, Herr, Sie muss zwischen einem Fahrgast und einem Fiaker vor dem Hotel Bristol hat sich ein Wortwechsel entsponnen. Extra Skalle! Der Thronvolk hat seine Gemahlin von Verschwörern ermordet! Extra Skalle! Eierknoten an so ein Tag. Zweite Szene. Café Pucher. An demselben Abend vor Mitternacht. Das Kaffeehaus ist beinahe leer. Nur 2 Tische sind besetzt. An dem einen hat ein Prokurist des Bankvereins soeben Platz genommen. An dem anderen sitzen 2 glatzköpfige Herren, die, jeder eine Zigarre mit Papierspitz im Mund, in die Lektüre von Witzblättern vertieft sind. Die Kassierin schläft. Ein Kellner fuchtelt zum Scherz mit dem Hangerl vor ihrem Gesicht. Ein anderer wird vom Kaffeekoch mit einem Fetzen aus der Küche gejagt, was den Zahlkellner Eduard erheitert und empört. Oder zerseid sie in einen Tschecherl, schamt's euch. Die Minister lesen, schamt's euch. Und die Frau Paula schlaft. Sie? Herr von Geiringer? Eine Trabucco und eine Extra-Ausgabe. Bitte. Bitte ein Trabuckerl und etwas fürs Gemüt. War niemand da? Wieso ist heute so still? Nicht einmal der Dr. Kompatz? Niemand, Herr von Keiringer. Hat er telefoniert? Bisher nicht. Jedenfalls das schöne Wetter. Vielleicht über die Feiertag die Herren einen Ausflug. Was für ein Feiertag ist denn heute? Peter und Paul, Herr von Keiringer. Sie, mag hören. Wer sind denn die beiden älteren Herren? Die kommen mir so bekannt vor. Das ist der Ministertisch. Der Herr mit dem Zwicker, der was das kleine Witzblatt liest, ist seine Exzellenz der Minister des Innern. Mhm. Und der Herr mit dem Zwicker, der was den Pschütz studiert, ist seine Exzellenz der Herr Ministerpräsident. So. Sind die nur heute da wegen des Ereignisses oder immer? Na, jeden Abend bereits. Naja, die Exzellenzen sind hauptsächlich Junggesellen. Ach so. Na, und wer ist der Herr, der gerade dazukommt? Ah, ist schon da. Das ist seine Exzellenz, der Direktor der Kabinettskanzlei. So. Franz stürzt davon und bringt dem Direktor der Kabinettskanzlei eine Limonade und das interessante Blatt. Nach einer Weile sagt der Ministerpräsident: Nichts Besonderes heute. Vater. Überhaupt, bis so ein Tag vorüber ist. Ja, man spürt schon direkt die Hundsteak, Exzellenz. Ein Kommuniqué, denke ich, wird doch nötig sein, denke ich. Wegen der Maßnahmen, die die Regierung zu der durch die Ereignisse geschaffenen Situation ins Auge gefasst hat, zu deren Besprechung die Mitglieder des Kabinetts in längerer Konferenz beisammen verblieben und so. Sehr richtig, Exzellenz. Tunlichst. Eduard. Welche Maßnahmen werden wir denn treffen? Das wird vom Kommuniqué abhängen. Sie, Eduard. Befehl, Exzellenz. Gibt's denn heute gar nichts Neues? Ja. Bringen Sie die, na, wie heißt es denn da? Fehlt noch was, Exzellenz? Richtig. Eduard winkt den Kellner Franz herbei, der eben mit einem Fetzen aus der Küche gejagt wurde und sich anschickt, der schlafenden Kassierin mit dem Hangerl vor dem Gesicht zu fuchteln. Setz den noch nicht auf! Setz ihn an den Checker! Schaut euch! Wo habt ihr denn wieder die Illustrierten hin manipuliert? Für den Ministertisch die Bombe. Dritte Szene. Kanzleizimmer im Obersthofmeisteramt. Nepalek, ein Hofrat, am Schreibtisch. Er telefoniert, sich dabei fortwährend vor dem Apparat verbeugend, fast in ihn hineinkriechend. Begräbnis dritter Klasse, versteht sich, Exzellenz. Exzellenz können unbesorgt sein. Durchlaucht hat sofort die Initiative ergriffen. Man versteht heute wieder so schlecht. Fräulein, Hofgespräch. Das ist ein Skandal. Pardon, Exzellenz. Es war unterbrochen. Ja, zu dienen. Wird besorgt. Aber natürlich, abgewunken, allen. Selbstverständlich. Durchlaucht hat sofort die Initiative ergriffen. Natürlich, Durchlaucht wird hoch erfreut sein. Alles im Sinne von seiner Durchlaucht. Exzellenz können sich verlassen. Nein, keiner von den Monarchen. Auch keine Mitglieder. Nein, auch keine Verwandten, natürlich. Wie? Nein, alle wollten. Keiner kommt. Ein Großfürst war schon reisefertig, aber wir haben es zum Glück noch rechtzeitig verhindern können. Gingen uns ab, oder? Die möchten uns da mit Aufklärungen, dass am Ende nur ja zu keinem Krieg kommt. Wie? Schon wieder unterbrochen. Grüezi, Dirken! Das ist ein Ballerwatsch. Hallo? Ja. Auch von England? Nein, niemand. Keine Katz von einem Hof, nur die Botschafter und so leid. Selbstverständlich auch das mit Auswahl, wo man schon nicht Nein sagen kann. Werden wir schon machen. Tüchtig gesiebt, tüchtig. Nach Tunlichkeit. Raumrücksichten. Mein Gott, die kleine Kapelle. Haben wir einen Spaß gehabt. Der Wortlaut, gleich bitte. Beschränkungen der Delegierungen auswärtiger Fürstenvertreter und militärischer Delegierter, die mit Rücksicht auf den verfügbaren Raum... Wie? Natürlich, selbstverständlich, das wird die bitterste Enttäuschung sein. Keine offizielle und keine allgemeine Beteiligung des Militärs. Wie, Exzellenz? In Belgrad? Na ja, die werden's kurios finden. Sehr richtig, soll's daraufhin nur noch mehr frech werden gegen uns. Wir haben nichts dagegen, nicht wahr, Exzellenz? So ist es. Sehr gut, Exzellenz. Famos. Begräbnis dritter Klasse, Nichtraucher. Famos. Muss ich Durchlaucht erzählen? Durchlaucht wird sich kugeln. Wir haben eh die größten Scherereien mit der Einsegnung. Ja, der böhmische Adel, bissel zudringlich von die Herren. Die Spezie und die Verwandtschaft. Was wir geantwortet haben? Durchlaucht hat sofort die Initiative ergriffen. Ganz einfach. Außer dem allerhöchsten Hof und den Offiziellen hat höchstens noch der Vormund Zutritt. Wie? Die Kinder? Nein. Durchlaucht ist dagegen wegen der Platzerei. Wie? Ja, die Herrschaften wollen zu Fuß mitspazieren. Natürlich sehr unangenehm für Durchlaucht. Fast eine Demonstration. Aber natürlich, kein Mensch kann was sagen. Allen Formalitäten genügen. Allerhöchstes Ruhebedürfnis, ganz einfach. Justamin sollen sich giften. Selbstverständlich. Thronfeuerbegräbnis ist eben dritte Klasse. Da gibt's keine Würsteln. Zu Fleißaufgaben haben wir keine Ursache. Ja, apropos Exzellenz, haben von der unverschämten Zumutung seiner Kanzlei noch nicht gehört? Nach dem spanischen Zeremoniell sollen wir Ihnen auch noch das Begräbnis in Art Städten, nicht bloß die Zufahrt zur Westbahn. Nicht wahr? Unerhört. In unsere Kompetenz gehört nur die Kapuzinergruft. Punktum. Aber natürlich, Durchlaucht hat sofort die Initiative ergriffen und denen geantwortet, sie sollen froh sein, dass wir die Leiche bis zur Westbahn bringen. Das Weitere geht die städtische Leichenbestattungsanstalt an. Oder den Verein zum ewigen Leben. Sehr richtig. Natürlich. Jedenfalls als Schmutzerei. In seinem Sinne. Pietät. Sehr gut. Muss ich Durchlaucht erzählen. Durchlaucht wird sich... Nein. Nur zwanglos kleines Festessen im gemütlichen Kreis. Natürlich, wenn es auf mich ankommt. Ich persönlich war vom ersten Moment dagegen, dass die Leiche von der Kotik im selben Zug mitkommt. Ich sage, in solchen Fällen wäre es nicht aufgestiegen, wäre es nicht runtergefallen. Aber das war leider... Aber ja, das gute Herz von seiner Durchlautend. Dann, Exzellenz, wissen ja, seine kaiserliche Hoheit hat interveniert. Kann man heute nichts machen. Na, wenigstens hätte man die Geschichte so weit in Ordnung gebracht, dass ihr Sarg um eine Stufe tiefer aufgestellt wird, wie der seinige. Ja, gewiss, wird nicht angenehm sein morgen auf der Südbahn. Aber wenigstens kein Gedränge, wa? Wie? Sehr, sehr gut. Nicht wie am Sonntag nach Atzgersdorf. Sehr gut. Muss ich Durchlaucht. Durchlaucht wird sich... Wie? Pardon? Ach so, die Zeitungen. Instruiert. Alles instruiert. Werden nicht viel hermachen. Schlagwort, kein Prunk, sondern stille Trauer. Oder was meinst du mich? Wie, Exzellenz? So still, dass man... Famos. Muss ich eine Durchlaucht? Durchlaucht wird's... Wie? Ja, hoch erfreut, dass die Kabinettskanzlei ebenso tief erschüttert ist wie das Obersthofmeisteramt. Durchlaucht wird sich kugeln. Ein paar Vergnügungsetablissements haben bei uns angefragt, ob sie ihre Vorstellungen abhalten sollen. Antwort, dass irgendeine Hoftrauer noch nicht angeordnet und dass es dem Ermessen jeder einzelnen Direktion anheimgestellt bleibt. Gut, was? Na, und was die ermessen, das kann man sich denken. Naja, der Wolf aus Gersthof braucht auch nicht mehr zwernen wie mir selber. Aber Venedig in Wien, das wird Exzellenz interessieren. Die waren so vernünftig und haben gar nicht gefragt. Haben ruhig am selben Tag gespielt. Mein Gott, das bisschen Gaudet und das bisschen Geschäft soll man den Leuteln bei den schlechten Zeiten vergönnen. Leben und leben lassen, natürlich. Gewiss, gewiss, nicht wir allein. Das Ganze reicht. Das Ganze reicht. Sehr, sehr gut. Alle die gleichen Gefühle, sehr richtig. Man will eben nicht ersticken. Wie? Ach, Gruzi, Dirk. Was ist denn schon wieder? Es war eine Störung. Sehr richtig, man will gemütlich sein. So ist es. Einmal geht auch der Schinder drauf. Leben und leben lassen. Die Leute wollen ein joviales Gesicht sehen, sonst werden sie selber grantig. Jawohl. Wer nicht grüßen kann, kehrt nicht an die Spitze. Na, in der Beziehung können wir ja für die Zukunft Gott sei Dank unbesorgt sein. Wie? Was die andere Durchlauch macht? Die Neuche? Oder vielmehr der gewesene künftige Obersthofmeister? Der verblichene Günstling, selig in den Herrn entschlafen. Gott hab ihn selig, hol ihn der Teufel. Naja, ein ganz spezieller Trauerfall. Der einzige, der tief gebeugt jedenfalls. Nein, wird uns wohl nicht mehr mit seinem Besuch beehren. Wie? Die, was in Sarajevo mit waren, der Harach, vielleicht auch, hat ihn ja doch mit seinem Leibe gedeckt. Ja, die haben sich wichtig gemacht da unten. Der Marseille fährt einen Polizeibeamten an, warum er einen von den Attentätern nicht verhaftet. Na, der hat ihm aber tüchtig geantwortet. Herr Leutnant, kümmern Sie sich um Ihre eigenen Angelegenheiten. Die Polizei in Sarajevo hat einfach ihre Pflicht erfüllt, nicht mehr und nicht weniger. Die Gendarmerie, wie viel da waren? Durchlaucht hat damals die Initiative ergriffen beim Tissa, der hat aber selbst schon alles vorgekehrt gehabt. 6 zu seinem persönlichen Schutz. Das war doch mehr wie genug. Sehr gut, ein vernünftiger Ausgleich. 200 hat man ihm für Konopitsch bewilligt, damit das PT-Publikum nicht in die Anlage trete. Ja, das hat ihm geschmeckt. Da hat man geurrast. Wie? Im Auswärtigen sind schon 50? Natürlich, die beste Handhabe, selbstverständlich. Endlich, endlich. Bin neugierig, ob's lang untersuchen werden im Schlangennest. Wieder ein vernünftiger Ausgleich. 6 Gendarmen für Sarajevo. Warum halt desto mehr für Belgrad? Bagage übereinander. Aber natürlich. Wir sind ja eh die Einzellamperln. Ja, das ist wahr mit den Ahnungen, was er gehabt hat. Aber da haben wir ihm schon Mut gemacht. Ein Offizier fürchtet sich nicht. Sehr richtig, er war in Gottes Hand, sein Lebtag. Bis zum Schluss. Nicht zu verhindern gewesen, versteh. Aber strafen, wenn es einmal geschehen ist. Gewiss, nachher nimmt man sich eben zusammen. Ja. Wird auch in dem Punkt sein Gutes haben. Nach innen und außen. Abrechnen. Ja, der Konrad, na, der wird jetzt. Aber natürlich, das Fressens. Da muss doch eine Genugtuung sein, das sieht doch jedes Kind, wäre nicht schlecht. Ein Prestigepunkt, der sich gewaschen hat. Werden wir schon machen. Aber ja. Wie? Aber natürlich, da reißen uns schon die Deutschen heraus. So ist es. Wir sind für den Frieden, wenn auch nicht für den Frieden um jeden Preis. Nein, Exzellenz, von Urlaub leider keine Rede. Woher denn? Ist schon mal so. Naja, mir bleibt doch nichts erspart. Nochmals. Selbstverständlich bitte unbesorgt. Erst bestellen. Tätigsten Dank, Korsch am Stadiner, Exzellenz. Bitte schön, Herr Hofrat. Einer ist da. Was für einer? Naja, von den anderen. Es gibt keine anderen. Die Zeiten sind vorbei. Habe ich Ihnen nicht gesagt, dass jeder, der kommt. Bitte schön, er sagt, dass es nur wegen einer Erkundigung ist. Ich möchte wissen, was es da noch zu erkundigen gibt. Also dann, herein mit ihm. Was wollen Sie? Zu Ihnen, gnädiger Herr Hofrat. Also, ich weiß, bin in dieser Beziehung, also diesfalls bitte, also anderweitig. Was Sie wollen, möchte ich gerne hören. Nämlich das Unglück, das große Unglück. Also nicht wahr, gnädiger Herr Hofrat, also wo ich schon unter kaiserlichen Hoheit, hochseligen Weiland, Herrn Erzherzog Ludwig, Gott hab ihn selig. Aha, also mit einem Wort, Sie sind ein verzierender Kammerdiener. Bitte. Sie, mein Lieber, das schlagen Sie Ihnen aus dem Kopf. Anstellungen werden hier nicht vergeben. Aber nein, Herr Hofrat, Aber nein, Herr Hofrat. Was? Aufdringlich werden Sie? Aber nein, nein, Herr Hofrat, nicht will ich. Nicht will also ich. Was denn sonst? Aber nein, wahr ist ein strenger Herr, aber ein strenger und gute Hoheit. Aber so... Sie Verehrtester, erzählen Sie hier keine Raubersgeschichten. Sagen Sie, was Sie von uns wollen. Nichts wollen, Hofrat, nichts, nichts, gar nichts wollen. Nur sprechen, nur sprechen, nur sprechen. Vor der Leiche noch einmal. Sprechstunden hab ich für Sie keine, verstanden? Durch den Lärm gerufen, stürzt Fürst Montenuovo mit wutverzerrtem Gesicht herein. Was ist? Ah, ist schon einer da. Sie, schauen Sie, dass Sie weiterkommen. Hier findet keiner von euch einen Posten. Verduften, geschwind. Aber ich hab, Jesus, zu dieser gnädigste durchlaucht. Sie, Hofrat, Sie wissen, dass hier kein Asyl für Obdachlose ist. Ich habe nun einmal die Initiative ergriffen. Also, Ruhe will ich haben. Durchlaucht können Sie sich verlassen. Es wird nicht mehr vorkommen. Der Mensch wollte nur... Einerseits, dass mir keine von diesen Belvedere-Visagen hier unterkommt. Wie viele Einladungen? 48. Was reden Sie denn? Ach so, bitte tausendmal um Vergebung. Ich habe an morgen abends gedacht. 26. Die 6 noch streichen. Zu Befehl. Nach dem Kammerdiener erscheint nun Fürst Weikersheim aus dem Hofstaat des ermordeten Thronfolgers. Vergeblich versucht ein Diener, ihn zurückzuhalten. Bitte Durchlaucht, ich habe den strengsten Auftrag. Was hat er? Auftrag? Was? Man muss hier angemeldet werden? Sie! Sie! Was geht hier vor? Sie, stehen Sie auf! Guten Tag, guten Tag. Was ist das? So rasch? Sie, wissen Sie, wer ich bin? Was ist denn, was ist denn? Natürlich weiß ich das. Sie sind der gefürstete Baron Braun von Weikersheim. Und Sie sind ein... Und der dort ist Ihr Vorgesetzter! Kochamster Diener, Exzellenz. In dem Moment hat sich der... Montenuovo steckt den Kopf zur Tür herein. Blitzschnell dreht sich Nepalek um. Zu Befehl, Durchlaucht. 10. Szene. Südbahnhof. Im fahlen Morgenlicht ein Raum, von dem aus man durch eine große Türöffnung den Hofwartesalon überblickt. Dieser selbst ist ganz mit schwarzen Tüchern drapiert. In der Mitte des Saales, für die draußen Stehenden anfangs noch sichtbar, zwei Sarkophage, deren einer um eine Stufe tiefer steht. Rings um die Särge hohe Leuchter mit brennenden Kerzen, Kränze, Gebetsstühle. Schwarz livrierte Lakaien sind eben damit beschäftigt, die letzten Kerzen anzuzünden und die zum Empfang der Trauergesellschaft notwendigen Vorbereitungen zu treffen. Im Vorraum und auf dem noch sichtbaren Teil der Treppe drängt sich Publikum, das von Polizeibeamten geordnet wird. Würdenträger, Funktionäre in verschiedenartigen Uniformen erscheinen, bleiben im Vorraum oder verschwinden im Saal, wechseln stumm oder flüsternd Grüße. Ein unablässiges Kommen und Gehen. Eine Abordnung von Gemeinderäten in Frack erscheint. Hofrat Nepalek tritt mit allen Anzeichen tiefster Niedergeschlagenheit auf und nimmt von zahlreichen Anwesenden Kondolenzen entgegen. Es ist das Furchtbarste. Durchlaucht ist ganz trübsinnig und durch Unwohlsein verhindert, der höchsten Trauerfeier persönlich beizuwohnen. Auch der Graf Orsini Rosenberg muss das Bett hüten. Es ist über uns hereingebrochen. Rechts, der Schönste, der mit Chrysanthemen auf dem Sarge der seligen Hoheit der durchlauchtigsten Freiherzogin, ist von seiner Durchlaucht. Angelo Eisner von Eisenhof, ein hochgewachsener Herr, Kleid und Haltung in tiefster Trauer, erscheint, geht auf Nepalek zu und drückt ihm warm die Hand. Er war mein Freund. Ich bin ihm nahe gestanden. Zum Beispiel bei der Eröffnung der Adria-Ausstellung. Aber was ist mein Schmerz verglichen mit dem Ihren, lieber Hofrat? Was muss ein Mann wie Sie in diesen Tagen durchgemacht haben? Mir bleibt doch nichts erspart. Inzwischen ist das gegenüberliegende Tor geöffnet worden und man sieht, wie sich der Saal mit der Hofgesellschaft, den höchsten Hof- und Staatsbeamten und der Geistlichkeit füllt, wobei ein Zeremonialbeamter ordnend eingreift und jedem den ihm vorbehaltenen Platz anweist. Bis zum Beginn der heiligen Handlung strömen in den Vorraum immer neue Teilnehmer und Zuschauer, die einzutreten versuchen, Einladungen vorzeigen, zugelassen oder abgewiesen werden. Einige Damen des Hochadels werden von einem diensthabenden Organ aus dem Saal gewiesen. Es erscheinen 10 Herren in Gehröcken, die ohne sich zu legitimieren mit Zuvorkommenheit an dem Spalier der Wartenden vorbei bis über die Tür des Trauergemachs geleitet werden, die sie während des Folgenden besetzt halten, sodass sie zwar selbst die Vorgänge beobachten können, aber diese den Blicken der Außenstehenden fast ganz entziehen. Die Sarkophage sind seit dem Moment ihres Auftretens nicht mehr sichtbar. Während jeder der 10 ein Notizblatt hervorzieht, treten 2 Funktionäre an die Gruppe heran und stellen sich gegenseitig vor. Spielvogel. Savadil. Ein trüber Morgen. Schon um 6 Uhr waren wir zur Stelle, um die Anordnungen zu treffen. Angelo Eisner von Eisenhof tritt hinzu und spricht angelegentlich mit einem der 10, die zu schreiben beginnen. Er deutet auf verschiedene Gestalten, die alle die Hälse recken und den Versuch machen, aus dem Spalier zu treten. Er beruhigt durch Winken jeden Einzelnen, indem er gleichzeitig auf die 10 Männer weisend die Pantomime des Schreibens macht. So, als ob er ihm bedeuten wollte, dass bereits von ihm Notiz genommen sei. Inzwischen ist es dem Hofrat Schwarz-Gelber und dessen Gemahlin gelungen, in unmittelbaren Kontakt mit den Schreibenden zu kommen und einem von diesen auf die Schulter zu tippen. Wir haben es uns nicht nehmen lassen wollen, persönlich zu erscheinen. Und so etwas will einer heiligen Handlung beiwohnen? Wahrscheinlich das erste Mal. Ich muss mich vor meinem Freunde Lobkowitz schämen, der gerade darüber schaut. Aha, er hat mich bemerkt, aber nicht erkannt. Dobner von Dobenau mit starrer Miene und langsam. Als Truchseß hätte ich eigentlich das Recht, hineinzugehen, wo die Spitzen sind. Conte Lippoi. Dadurch, dass es mir als Künstler gelungen ist, den Papst zu malen, hatte ich als Palatinalgraf des Öfteren Gelegenheit, seine Heiligkeit als deren Kämmerer auf die durch solche Vorfälle nicht zu erschütternde Frömmigkeit des verewigten Hohen Herrn aufmerksam zu machen, was seine Heiligkeit beifällig zur Kenntnis zu nehmen geruhte. Ja, Lipschitz, wie kommen denn Sie hierher? Unsere Väter in Pilsen hätten sich auch nicht träumen lassen. Nichts davon, Baron, nichts davon. Tempi passati. Sie wissen ja selbst, Nemo Propheta in sua patria und alle Wege führen nach Rom. Aber haben Sie nicht meine Söhne, die Grafen Franz und Erwein, gesehen? Als Truchseß hätte ich eigentlich das Recht. Cafetier Riedel. In der Adria-Ausstellung habe ich mit seiner kaiserlichen Hoheit verkehrt. Ihm selbst als Patriot und schlichter Gewerbsmann, speziell den Kaffee kredenzt. Nun, warum nicht? Wenn ich auch anerkannt bin, unser Eins ist nicht so hoppertatschig, indem auch seine hochherzigen Bestrebungen um den Ausbau unserer Flotte an mir im Geiste Degethoffs, als ob man jederzeit einen warmherzigen Förderer, um damit auf den einmalig betretenen Wege unerschrocken fortzufahren. Dr. Charas. Mit mir an der Spitze ist auch die Rettungsgesellschaft erschienen, hat aber noch keinen Anlass gefunden, in zahlreichen Fällen zu intervenieren. Der Chef des Sicherheitsbüros, Hofrat Stuckart. Meine Anwesenheit versteht sich von selbst. Ganz abgesehen von meinem gesellschaftlichen Prestige, musste schon das rein kriminalistische Interesse meine Aufmerksamkeit auf diesen Fall lenken, dem ich vollkommen unbefangen gegenüberstehe, weil es sich um einen Mordfall handelt, aus dem es niemandem gelingen wird, den Vorwurf der Reklamsucht gegen mich abzuleiten. In Wien wäre so etwas unmöglich gewesen. Ich will ja nicht leugnen, dass der geehrte Kollege in Sarajevo bis zu dem Attentat selbst eine ähnliche Taktik eingeschlagen hat, wie sie sich bei uns wiederholt bewährt hat, indem man von den Vorbereitungen zu einem Verbrechen entweder nichts weiß oder es ausreifen lässt, um es späterhin mit umso größerem Erfolg entdecken zu können. Aber der geehrte Kollege in Sarajevo hat eben diesen eigentlichen kriminalistischen Zweck, wenn er ihn selbst angestrebt hätte, bedauerlicherweise verfehlt. Wie anders hätte ich nach vollzogener Tat weit über meine Dienstpflicht hinaus mir den Fall angelegen sein lassen, indem unser Sicherheitsbüro fieberhaft gearbeitet und ich persönlich so lange die Fäden in meiner Hand gehalten hätte, bis es mir gelungen wäre, den Täter nach erfolgtem Geständnis unter der Last der Beweise zusammenbrechen zu lassen. Was dem geehrten Kollegen in Sarajevo dadurch, dass der Täter auf frischer Tat ergriffen wurde, bedauerlicherweise nicht geglückt ist. Ich kann mir diese fatale Wendung nur aus Ungeschicklichkeit, vielleicht aus dem Übereifer des Attentäters, der sich der Verhaftung nicht widersetzte, oder aus einem unglücklichen Zufall erklären, der eben in diesem besonders beklagenswerten Falle die Tätigkeit der Polizei vollständig lahmgelegt hat. Da aber das Opfer des Täters an diesem katastrophalen Ausgang unschuldig ist, so wird man es begreiflich finden, dass meine Anwesenheit hier, wenn auch unter anderem, bemerkt wird. Sektionschef Wilhelm Exner. Ich stehe hier als Vertreter technologischer Interessen. Gouverneur Siekart von der Bodenkreditanstalt. Ich bin heute Gouverneur, in der sicheren Erwartung, dass nunmehr die Staatsgewalt sich in den meiner Weltanschauung angepassten Bahnen ohne Aufenthalt weiterbewegen wird, kann ich hier meinen Platz behaupten. Präsident Landesberger von der Anglobank. Sie sagen von mir, ich sei ein Bankmagnat. Trotzdem glaube ich nicht, dass es unter meiner Würde ist, hinter dem Sarge eines, wenn auch anderen Idealen zugewandten Mächtigen, ein bescheidenes, aber stolzes Plätzchen anzustreben. Mein Name ist Herzberg Frenkel. Ich weiß, er hat bei Lebzeiten keine besonderen Sympathien für meinen Typus gehabt. Aber der Tod hat etwas Versöhnendes. Die freisinnigen Gemeinderäte Stein und Hein. Ich weiß zwar nicht, was ich hier zu suchen habe, aber da auch ich da bin, bin ich auch da. Zwei Konsuln. Jasny. Wir haben zwar keine nennenswerte Beziehung zu den Verewigten gehabt, sind aber dessen ungeachtet herbeigeeilt, um unsere Pflicht zu erfüllen. Drei kaiserliche Räte in einer Reihe. Wir sind als Abordnung erschienen, weil wir es den Mahnen schuldig zu sein glauben, uns in der Hoffnung auf bessere Zeiten nicht von der Überzeugung abbringen zu lassen, dass er das Gute gewollt hat, aber schlecht informiert war. Suckfüll. Vom Gremium entsendet und berufen, die schmerzlichen Gefühle der Sektion auszusprechen, sehen wir einer ungewissen Zukunft entgegen und sind noch nicht einmal in der Lage zu ermessen, ob das Ereignis für die geplante Hebung des Fremdenverkehrs hemmend oder fördernd aufzufassen ist. Wie dem immer sei, entbiete ich meinen letzten Gruß. Birinski und Glücksmann. Als Vertreter der Kunst hat uns die Kunst entsendet, um an der Bahre des großen Toten das Gelöbnis idealen Strebens zu erneuern, während als Vertreter der Industrie jedenfalls andere gekommen sind. Der Buchhändler Hugo Heller. Durch meine weit verzweigten kulturellen Verbindungen wäre es mir offenbar ein leichtes gewesen, den erlauchten Verstorbenen dauernd an mich zu fesseln, wenn nicht, wie gesagt, der Tod dazwischen gekommen wäre. Während dieser Rede ist eine Dame in tiefster Trauer eingetreten. Alles weicht zurück. Was hab ich dir gesagt? Die Flora Dub. Ah ja. Die ist überall, wo sie nicht hineingehört. Ob man einmal unter sich sein könnte. Wie ruhig sie da liegen. Wenn sie leben möchte, möchte sie sich erinnern, wie ich einmal Blumen geworfen habe auf ihr. Er war zwar kein besonderer Freund von Blumenkorsus, aber ich bin gekommen, damit sie sehen sollen, ich trage ihnen nichts nach. Du großer Gott der Großen und der Kleinen, du prüfst die Großen, weil es Kleine gibt. Du prüftest einmal Kleine durch den Großen und riefst ihn weg. So hat er diese Prüfung als Prüfer und Geprüfter schlecht bestanden. War dies die Absicht, als du Tod und Leben zu seligem Unterschied erfunden hast? Stürzt in die Bresche der Unendlichkeit der irdische Feind ein toll gewordener Haufe? Und ist das Leid nicht göttlicher Besitz, dass die es tragen, die gemordet haben? Ist selbstvergossenes Blut nur ein Rubin, ein falscher Diamant, die echte Träne, ein Putz, den sich die Judasfratze borgt? Dann ist die Zeit zu Ende. Und nichts bleibt als deine Prüfung. Lass es sie entgelten. In Stadt und Staat die Missgeborenen fühlen, dass es vollbracht ist. Nimm ihr eigenes Blut und traure über sie mit Gottes Tränen. Der gesamte im Trauersaal versammelte Hofstaat kniet zum Gebete nieder. Vorne schluchzend die drei Kinder der Ermordeten. Einer der 10, die allmählich ganz in das Trauergemach gelangt sind, wendet sich plötzlich an seinen Nachbarn. Wo ist Sommeri? Wir brauchen die Stimmung. Schreiben Sie, wie Sie beten. Erster Akt. Erste Szene. Wien, Ringstraßenkorso, Sirkecke. Etliche Wochen später. Fahnen an den Häusern, vorbeimarschierende Soldaten werden bejubelt, allgemeine Erregung, es bilden sich Gruppen. In die auch eine Prostituierte geraten ist, versucht ein Bücher, der dicht hinter ihr geht, ihr die Handtasche zu entreißen. Loslassen! Sie unverschämter Mensch, Sie werden es loslassen! Was rufen Sie denn nicht hoch? Sie wollen eine Patriotin sein? Eine Hure sind Sie, merken Sie nicht das? Ein Taschelzieher sind Sie! Ach so, ein Schlampenmensch ist Krieg, merken Sie nicht das? Eine Hure sind Sie, eine Hure! Burgfrieden, wenn ich bieten darf! Halten Sie einen Burgfrieden! Eine Hure ist! Wenn man vorkommt, hat es was gegen das angestammte Herrscher ausgesagt! Hier scheinen Stimmungen zu sein. Was tut sich? Man wird doch da sehen. Da sehen wir sie besser. Wie schön sie vorbeimarschieren, unsere braven Soldaten. Wie sagt doch Bismarck, steht heute in der Presse. Unsere Leute sind zum Küssen. Ja. Wissen Sie, dass sogar Eislers Ältester genommen ist? Ah, was Sie nicht sagen. Nö. Das hat die Welt noch nicht gesehen. So reiche Leute auch? Tja. Dass sich da nichts machen hat lassen? Es heißt, sie versuchen jetzt. Wahrscheinlich wird er hinaufgehen und sich richten. Nun, im äußersten Fall. Sie werden sehen, jetzt wird er ihm doch das Automobil kaufen, was er sich hat in den Kopf gesetzt. Man kann auch da verunglücken. Habe die Ehre, Herr Generaldirektor. Hast gehört? Weißt, wer das ist? Na. Ein Generaldirektor in Zivil. Ah. Da muss man vorsichtig mit den Reden sein. Das ist nämlich der Vorgesetzte von die Generäle. Grüß dich, Nowotny. Grüß dich, Bokony. Grüß dich, Powolny. Also du bist ja politisch gebildet. Ja. Also was sagst? Also was ich sag, es ist alles wegen der Einkreisung. Meist, also natürlich. Na, ganz meine Ansicht. Gestern habe ich mulattiert. Habt ihr das Bild vom Schönpflug gesehen? Na, Klassiker. Mhm. Weißt, in der Zeitung steht was. Es war unanwendbar. Also unabwendbar steht. Ja, natürlich unabwendbar. Weißt, ich habe mir nur verlesen. Also, was ist mit dir? Na, weißt du, ich hab halt also Aussicht ins Keim. No. Du bist der Feschak, na, kommst halt zu uns. Du, gestern war ich dir im Apollo, bei der Mela Mars, hat mir der Novak vom 59er gesagt, er hat gehört, ich bin eingegeben für die Silberne. Na, gratuliert dir! Hast du gesehen? Gust, du Mensch, hast du sie gewaschen, hat sie gesagt. Warte, ich muss einen Moment. Also, kommst nachher ins Hopfen, ja? Denn wir mussten die Bahnen des ermordeten Thronfolgers befolgen. Da hat es keine Spumpernahrung geben. Darum, Mitbürger, sage ich auch, wie ein Mann wollen wir uns mit fliehenden Fahnen an das Vaterland anschließen. In der großen Zeit sind wir doch umgerungen von lauter Feinden. Wir führen einen Heiniger Verteilungskrieg. Also bitte, schauen Sie auf unsere Braven, die was den Feind jetzt in ihre Stirne bieten. Ungeachtet. Schauen Sie, wie es da draußen stehen vor dem Feind. Weil sie das Vaterland rufen tut. Ja! Und dementsprechend trotzens der Unbildung jegliche Erwitterung. Ja! Draußen stehen's. Da schauen Sie das an. Und darum sage ich auch, es ist die Pflicht eines jedermann, der ein Mitbürger sein will, Stand der B, Schulter an Schulter, sein Schärflein beizutragen. Dementsprechend, da heißt es, sich ein Beispiel nehmen. Jawohl! Jawohl! Und darum sage ich auch, ein jeder von euch soll zusammenstehen wie ein Mann. Das ist nur hören, die Feind. Es ist ein heiliger Verteilungskrieg, was wir führen. Wie ein Phönix stehen wir da, den's nicht durchbrechen werden. Dementsprechend, wir sind wir. Und Österreich wird auferstehen wie ein Phalanx aus dem Weltbrand, sag ich. Die Sache, für die wir ausgezogen wurden, ist eine gerechte. Da gibt's keine Würstchen. Und darum sage ich auch, Serbien muss sterben. Jeder Fried! Antritt! Antritt! Gott strafe England! Ja, Beutel hat mir das Special für einen Serben versprochen. Gibt es eine gebende Reichspost? Hoch, Reichspost, unser christliches Tagblatt! Bitte, ich hab auch hineingegeben. Ich will der Ferl die Nierndl von einem Russen mit. Hier könnte man, wenn noch Zeit wäre, sich in die Volksseele vertiefen. Wie viel Uhr ist? Heute steht im Leitartikel, dass eine Lust ist zu leben. Glänzend, wie er sagt, der Glanz antiker Größe durchleuchtet unsere Zeit. Jetzt ist halber. Die Mama hat gesagt, wenn ich später wie halber zu Hause komme, kriege ich's. Aber ich bleib. Schau dir bitte das Volk an, wie es gärt. Pass auf den Aufschwung. Wo? Ich meine seelisch, wie sie sich geläutert haben, die Leute. Im Leitartikel steht doch, lauter Helden sind. Wer hätte das für möglich gehalten? Wie sich die Zeiten geändert haben und wir mit ihnen. Ja. Sie hörten den Beginn der Hörspielfassung Der letzten Tage der Menschheit von Karl Kraus, produziert 1974 im Wiener Funkhaus. Das war mit mehr als 23 Stunden die größte Hörspielproduktion in der Geschichte des österreichischen Rundfunks. 1997 wurde eine 23-teilige CD-Edition der letzten Tage der Menschheit veröffentlicht, die in der Edition Ö1 nach wie vor erhältlich ist.